Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind jetzt die ersten 10 Minuten noch so ein bisschen unter uns. Das heißt hier bei 1 Live und bei 1 Festival. Und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht, eine offene Sendung. Wer also gern mit mir sprechen möchte, der kann jetzt anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist Sandra. Und Sandra ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo Sandra. Um was geht's? Also es geht darum, eigentlich um dein gestriges Thema. Also ich habe auf einer Telefon-Dating-Line einen 55-jährigen Mann kennengelernt, der in einer unglücklichen Ehe ist. Mhm. Und wird halt auch geschlagen von seiner Frau. Seine Frau ist Quartalsläuferin. Er ist Jurist. Beide sind aber in der Immobilienbranche tätig. Mhm. Und sind eigentlich ganz gut situiert soweit. Und er ist halt mit der Ehe nicht mehr so ganz zufrieden und das kann ich mir denken, dass er nicht mehr so ganz zufrieden ist mit der Ehe. Und das Problem ist halt einfach, dass er irgendwie sich schon gern trennen wird, aber irgendwie den Absprung halt nicht schafft. Es geht voraus, dass er und ich uns eigentlich treffen wollten, um mal ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Und das war gegen Taschengeld, wo beider das aber gar nicht dazu kam, weil die Wetterverhältnisse nicht gut waren. Und daraus dann ein reger Telefonkontakt zwischen uns dann bestand. Hm. Stopp mal eben. Dieser Telefonkontakt, ist das eine private? Privat, also ich kann ihn. Oder bist du eine professionelle Telefonsexanbieterin? Nee, ganz normal. Nee, das nicht. Telefonkontakt. Ihr habt euch ganz normal kennengelernt über so eine Hotline. Flirtline, Datingline. Flirtline, ja genau. Hm. Und aber ihr wolltet euch treffen und er wollte dir ein gewisses Taschengeld zahlen. Genau. Also machst du das schon ab und zu mal sowas? Gelegentlich mal. Gelegentlich. Ja. Und für was sollte das Taschengeld gezahlt werden? Also für wahrscheinlich Sex. Ach so. Ja. Ja. Wie viel sollte denn da rübergehen über den Tisch? Also für 2 Stunden 150 Euro. Mhm. So, das ist so mein Tarif. Also bist du Hobbyhure? Darf man das so sagen? Könnte man so sagen. Ja. Das reden wir lange um den heißen Brei rum. Okay, jetzt verstehe ich das. Mhm. Und aber das der springende Punkt ist, dass es eigentlich, also es ging gar nicht mehr groß um Sex, sondern es ging einfach darum, wir haben uns super kennengelernt, haben Gefühle ineinander reingehängt, haben viel Zeit miteinander verbracht, telefonisch. Aber nur telefonisch bisher? Wir haben uns einmal gesehen. Wir haben uns einmal gesehen, haben dann, also von seiner Seite aus ging es dann auch schnell Richtung Bett. Ja. Was ich dann auch ein bisschen recht schnell fand, so, weil wir uns halt nie sehen konnten aufgrund von der Frau halt, ne? Und die Entfernung von uns sind halt 180 Kilometer. Ja. Also uns trennen 180 Kilometer. Also im Klartext, jetzt ist die Sache privat geworden. Ihr habt euch ineinander ein bisschen verliebt und das Geld ist jetzt kein Thema mehr, oder wie? Also weil er gut situiert ist, hat er immer so gemeint, also wenn du irgendwie finanziellen Engpass hast oder so, das war die Anfangszeit noch gesagt, mir einfach Bescheid. Und da ja ich am Anfang noch nicht so die Gefühle für ihn hatte, habe ich mir gedacht, also ich meine, gut, wenn schon mal jemand zu dir sagt, hey, wenn du Geld brauchst, sag mir Bescheid. Und das waren dann immer so 200 Euro. Also und wie ist es jetzt? 800 hat er mir insgesamt geschickt. Ja, und jetzt immer noch? Nee, gar nichts. Also ich habe dann, wo dann meine Gefühle klar waren. Genau, das wollte ich wissen, ja. Habe ich auch zu ihm gesagt, du, mir ist das echt tierisch peinlich mit der Kohle, ich würde es dir am liebsten zurückzahlen und ich mache es ja. Und er so, nee, und das ist ja was gegen den Schenker und überhaupt, und er will es nicht und er hat es auch nicht nötig, weil es tut ihm nicht weh. Und aber das große Problem ist die Frau. Genau. Weil die Frau ihn schlägt. die Frau ist Alkoholikerin, also Quartalsäuferin, wenn sie irgendwie Stress hat im Job, schlägt ihn, hat ihm schon eine Brille kaputt gemacht. In der Nacht, wo er, bevor er zu mir kam, war auch eine Eskalation. Da hat er mit seinen Eltern in Nordrhein-Westfalen telefoniert. Der Vater ist schon älter und pflegt die Mutter, die dement ist. Mhm. Und seine Ehefrau schreit halt rein, sei doch ruhig, du hast doch eh keine Ahnung von Dementen. Und da haben sie sich da dann in die Haare gekriegt und es ging dann auch gar nicht um mich. Und er wollte dann seinen Autoschlüssel nehmen, wollte wegfahren, hat zu ihr gemeint, ich muss allein sein. Und sie nimmt ihm die Autoschlüssel weg und er wollte eigentlich zu mir fahren an dem Samstag und dann ging das halt nicht. Und was halt auch ein bisschen blöd war, hat sie gemeint, gut. Weiß sie denn, dass es dich gibt? Ja, ich habe mit ihr schon selber, ich hatte sie schon selber am Telefon. Weil ach, du hattest sie selbst am Telefon? Warum? Wie kam das? Also er hat zu mir gemeint, also ich habe angerufen bei ihm und er ist in seinem Büro gesessen, hat noch ein bisschen was abgearbeitet und er sagt, sie, mit wem telefonierst du da? Und er sagt, geh dich einen Scheiß an, mit wem ich telefoniere. Und so ging das halt die ganze Zeit hin und her und irgendwann hat er Tür aufgemacht und dann meint er so zu mir, willst du mal mit ihr reden? Und was hast du mit ihr gesprochen? Eigentlich gar nichts Großes. Sie hat halt... Hat sie dich gefragt, wer bist du? Genau. Wer und da hast du gesagt? Und ich meine, ja, ich bin die Sandra und... Die Geliebte? Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also sein Spruch war halt immer, weil er zuvor halt immer gemerkt hat, ich bin misstrauisch, Wochen zuvor und alles. Okay, also, hat sie kapiert, dass du seine Geliebte bist? Ja, das hat sie schon. Hat sie kapiert. Also sein Spruch war immer, bitte glaub an uns und vertrau mir. Und dann habe ich halt unter anderem auch mal ihr so gemeint, also ich liebe ihren Mann und ich glaube, ihr Mann liebt mich auch. Oh ja, das ist natürlich schon ganz heftig. Ja, wie hat die dann in der Sekunde am Telefon reagiert? Also sie ist natürlich rot geworden. Und das kannst du ja nicht sehen. Also das hat er zu mir gemeint, das ja. Sei schon ein bisschen wütend gewesen und so. Und der springende Punkt war halt dann, dass sie... Wie hat sie denn reagiert? Was hat sie zu dir gesagt? Ja, sie so, bitte lass das hier anzurufen, was willst du von meinem Mann? Und ich weiß nicht, dass du mit meinem Mann da eine Beziehung anfangen willst, ich bin die Ehefrau. Und du bist ein Schwein, hat sie ihren Mann genannt und überhaupt. Und dann hat sie irgendwie noch ein paar von Namen von der Datingline auf dem Zettel, auf dem Schreibtisch von ihrem Mann gefunden, hat gemeint, welchen die. Mhm. So, halt okay, also das Ganze klingt sehr verfahren und sehr, sehr, sehr verkantet auch. Wie soll das denn jetzt weiterlaufen, Sandra? Ja, das ist eine gute Frage, weil der springende Punkt ist nämlich, dass ich vor... Also wir haben eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt mehr, das liegt aber auch daran, dass... Ach, du hast jetzt keinen Kontakt mehr mit ihm? Also, gerade im Moment nicht. Es liegt aber auch daran, dass seine Frau hier vor 2 Wochen angefangen hat, eine Woche durchzutrinken, nichts mehr zu essen. Mhm. Die Sache ist so, sie schläft im Schlafzimmer, eher auf der Couch. Und sie haben halt so kaum mehr Kontakt. Und er hat dann so immer wieder mal gemeint, er ist im Stress, kann nicht anrufen und so. Ich war das ja schon immer gewohnt, hab das, weil ich... Okay, offensichtlich scheint er das ja sehr lange schon... dann mitzumachen, oder? Genau. Ja. Genau. Und also, offensichtlich scheint er ja dann auch nicht die Kurve zu kriegen, indem er das beendet. Mit ihr. Mit, ja, sicher. Ja. Und dann ist halt so... Hat er denn zu dir ein Liebesbekenntnis wirklich auch ausgesprochen? Also er hat jetzt nicht direkt gesagt, er liebt mich oder so, aber er hat mir schon immer gesagt, wenn seine Frau wüsste, wie viel ich ihm bedeut und so. Also er hat mir schon immer... Okay, also er kriegt nicht die Kurve im Klartext. Genau. Mhm. Und das Ding ist halt, ich meine, hat am Montag eine Aussprache mit seiner Frau. Und das Problem ist halt, er hat dann 4 Tage mich versetzt. Er meint, er ruft an, konnte dann wieder einen Anruf wegen seiner Frau. Ja. Nach 4 Tagen kriege ich einen Anruf und meinte so, du, meiner Frau geht so schlecht. Der Arzt hat da sehr tiefste Depressionen. Und ich muss mich jetzt zu meiner Frau kümmern. Ach so, das heißt, er geht wieder einen Schritt zurück. Genau, und wir können uns die nächsten Tage... Also, das hört sich für dich nicht gut an, finde ich, Sandra. Nee, für mich ist es auch echt deprimierend. Ja, das scheint wirklich dein Typ zu sein, der nicht schnell oder überhaupt nicht klare Verhältnisse schaffen kann. Und du hängst da so an dem Bandel und musst dich immer danach richten, wie es gerade ihm zu Pass kommt. Er ist Jurist, sagst du? Genau. Das heißt, er kennt sich rechtlich aus, er könnte sehr einfach aus der Geschichte rauskommen wahrscheinlich. Ja, er versucht halt immer so mit Ausreden. Also er kommt mir halt immer so, dass seine Frau Sozialarbeiterin ist und aber auch in der Immobilienbranche tätig ist und sie immer seinen Rat braucht. Weil sie es oft auch nicht blickt oder so. Ja gut, das ist ja kein Argument, in der Ehe zu bleiben. Und Problem ist halt dabei, dass die ja verheiratet sind, wenn sie dann ihre Termine aufgrund vom Alkohol nicht mehr wahrnimmt oder so, dass der dann auf ihn zurückfällt. Ja, gut, aber das ist ja alles Gerede. Ja. Das ist alles Gerede. Wenn er würde wollen. Das Problem, er meint halt so, wenn er sich halt von ihr scheiden lässt, sie haben keine Gütertrennung, dann muss er halt da, weil er schon zweimal geschieden, glaube ich, dann muss er da auf jeden Fall viel löten. Das muss er dann. So, Sandra, du musst für dich irgendwann eine Entscheidung treffen, wie lange du es mitmachst. Da gibt es gar keinen sonst klaren, klugen Rat, außer dem, dass du es nicht zu lange mitmachen solltest, weil du darüber unglücklich wirst. Ich habe ihm halt jetzt auch gemeint, ich kann ihm nicht mehr vertrauen und so. Ja, du kannst ihm auch ein Ultimatum stellen, das finde ich, ist völlig legitim. Ja, und jetzt hat er halt so gemeint, ja, von wegen, dass er halt jetzt seine Frau so nicht verlassen kann. Und okay, dann ist das ja schon eine klare Ansage. Dann musst du dich da zurückspulen und versuchen, auf Abstand zu diesem Mann zu kommen. Ja. Liebe Sandra, in diesem Sinne, du musst da eine Grenze ziehen, sonst wirst du unglücklich in der ganzen Sache. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vielen Dank für die Zeit. Auf Wiederhören, Sandra. Okay, tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, jetzt machen wir einfach mal ein paar Sekunden noch Pause, Pausenmusik, und dann begrüßen wir die Fernsehzuschauer vom WDR Fernsehen. Begrüße ich sehr herzlich die WDR-Fernsehzuschauer auch noch. Wir bitten um Entschuldigung, dass es ein bisschen später geworden ist. Wir haben hier im Radio 1 Live und bei 1 Festival schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir haben eine freie und offene Themenrunde. Ja, also ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die kostenfreie Telefonnummer wie immer 0800 220 5050. So erreicht ihr uns hier. Oder ihr meldet uns domian@wdr.de. Und ich begrüße sehr, sehr, sehr herzlich den Klaus. Klaus ist 36. Hallo, Klaus. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Erstes mal eine Frage. Domian. Ja? Ja. Hast du auch einen Nachnamen? Das ist mein Nachname. Okay, entschuldige bitte. Du kannst aber, nee, du kannst zu mir Jürgen oder Domian sagen, das ist mir völlig egal. Ja, okay. Ja. Wie gesagt, ich bin der Klaus. Der Klaus. Ja, mein Problem ist, ich würde es nennen, eine psychische Erkrankung. Mhm. Und zwar aufgrund meiner Augenerkrankung. Ich muss sagen, ich bin seit jetzt fast genau 2 Jahren erblindet. Ganz erblindet? Nee, ganz erblindet kann man nicht sagen. Also minimal hell-dunkel. Ja, aber nur noch Schattierungen. Genau, wenn überhaupt. Im Prinzip kannst du so eigentlich nichts von der Welt mehr sehen. Genau, richtig. Was ist das für eine Erkrankung, dass du innerhalb von 2 Jahren erblindet bist? Ich weiß nicht, inwieweit du dich da auskennst. Lebersche Optikusatrophie? Nee, das sagt mir nichts. Okay, das ist also Dr. Lebersche. Daher der Name, so wie bei Alzheimer, Dr. Alzheimer. Das ist ein Gendefekt, ja. Also auch unheilbar, daher medikamentös oder therapeutisch nicht heilbar. Und das setzte plötzlich vor 2 Jahren ein und wurde dann peu à peu schlimmer? Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin ja 36 und normalerweise sagt man, dass das zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr auftritt. Mhm. Bei mir ist es jetzt halt, wie gesagt, vor 2 Jahren aufgetreten. Und vorher warst du ganz augenmäßig ganz gut? Auf beiden Augen. Und wie hat sich das am Anfang bemerkbar gemacht? Bitte? Und wie hat sich das am Anfang bemerkbar gemacht? Das war so. Ich war auf der Arbeit. Was arbeitest du? Bitte? Was arbeitest du? Ja, ich habe mein Examen in der Altenpflege gemacht. Ah, ja. Also ich war eigentlich genau auf der anderen Seite. Ich bin derjenige, der Hilfe gegeben hat. Mhm. Ich habe gearbeitet in einer Einrichtung für geistig, körper- und Mehrfachbehinderte. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, das war, glaube ich, der 16. Februar. Mhm. Ich saß mit einem Arbeitskollegen, wir haben Medikamente gestellt an einem Tisch. Und 50 Zentimeter entfernt stand ja so ein Tetrapack Milchkarton. Mhm. Den Karton konnte ich sehen. Ich konnte nicht mehr erkennen, was drauf stand. Mhm. Ich habe dann halt gedacht, das wäre stressbedingt. Ja. Und ich sagte zu meinem Kollegen halt, was steht denn da für ein Karton? Mhm. Ja, und der hat mich natürlich entsetzt angeguckt. Und, hallo? Das ist ja verrückt. Das heißt, einen Tag vorher hast du diesen Karton noch als... Du konntest die Schrift noch erkennen und einen Tag später hast du die Schrift nicht mehr erkennen können. Die Schrift nicht, aber den Karton. Also ja, ja. Ich sag jetzt mal, das ging dann peu à peu. Und ich bin auch noch, ich sag mal, ich hoffe, jetzt hört die Polizei nicht zu, ganz lange Auto gefahren. Ja. Das war für mich zum Beispiel ein ganz schreckliches Erlebnis. Da war so am Rand abgegrenzt mit so Pöllern, weil da gebaut wurde, die Straße neu gemacht worden ist. Da musste ich reinfahren, weil ich... Sehr fahrlässig von dir, ne? Sehr schlimm. Ja, genau. Sehr schlimm, ja. Und da war für mich auch ganz klar, Schlüssel anhaken, geht nicht mehr. So, als man dir die Diagnose dann gesagt hat, das war ja dann eine erschütternde Diagnose, vor allen Dingen, wenn man das auch noch so formuliert hat, dass man nichts machen kann. Wie hast du das aufgenommen? teils muss ich sagen. Ich komme da überhaupt nicht hin, klar. Mhm. Ich muss sagen, dass das sehr bekannt ist eigentlich. Das ist, wie gesagt, ein Gendefekt und den gibt es also auch mehrfach in meiner Familie. Ja. Also das war ein Schock, ein definitiver Schock, als du es erfahren hast und du lebst quasi noch in dem Schock im Moment. Genau. Ja. Ich habe dafür viel Mist gebaut und oh Gott. Du hast viel Mist gebaut danach dann, oder? Ja, seitdem geht mein Leben bergab. Ja, hast du eine Frau oder eine Familie, Klaus? Ich habe eine Tochter. Ja. Das ist für mich das Schlimmste. Ich kann meine Tochter nicht mehr sehen. Ja. Du lebst von der Mutter der Tochter getrennt. Das hat aber nichts mit der Erkrankung zu tun. Ja, und das Kind lebt auch bei der Tochter? Das Kind lebt bei der Mutter. Bei der Mutter, Entschuldigung, ja. Mhm. Und wie alt ist deine Tochter? April 9. Ja. Nun musstest du ja auch aufgrund dieser schweren Erkrankung deinen Beruf aufgeben. Was machst du jetzt so den ganzen Tag? Wie beschäftigst du dich? Das ist das Nächste, was ich meine, dass es bergab geht. Ich war ganz lange krankgeschrieben. Klar, kann man sich vorstellen, weil ich einfach nicht mehr in meinem Beruf arbeiten kann. Ja. Entschuldigung. Nee, das macht gar nichts. Das kann ja nur jeder verstehen, dass das extrem schlimm ist und extrem belastend ist. Also warst lange krankgeschrieben, klar. Und dann habe ich ein Grundrehabilitationsjahr gemacht. Das sieht für Sehbehinderte und Blinde so aus, dass man zum Beispiel ein Berufsförderungswerk geht und für alle, die denen es nicht sagt, die Punktschrift erlernt. Mhm. Die Blindenschrift, das heißt, ne? Neu lesen lernen, ja. Mit dem Finger dann halt. Und bist du dabei oder hast du das schon getan? Nee, das habe ich erlernt. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich auch stabil genug gefühlt und habe Angebote bekommen bezüglich einer Neuausbildung. Mhm. Das war zum Physiotherapeuten oder Masseur, was ich sehr naheliegend finde, wenn ich meinen alten Beruf angucke. Mhm. Und was ist daraus geworden jetzt bis heute? Ich muss dazu sagen, als Blinde oder Sehbehinderte ist man verpflichtet, bevor man den Physiotherapeuten macht, das GPT zu machen, also grundphysikalische therapeutische Vorkurs im Berufsförderungswerk. Bist du schon so weit? Ich war drin. Ich war 3 Monate dabei, aber aus, wie gesagt, wegen der psychischen Belastung konnte ich. Ach so, das heißt, du hast das angefangen und die Stimmung und die Seele ist so angeschlagen, dass du das nicht weitermachen konntest. Und bist jetzt dann zu Hause und... und jetzt geht natürlich gar nichts mehr. Also bist du viel alleine, Klaus? Ja. Ja? Hm. Gibt es keinen, nicht ein oder zwei nahe Menschen, die viel mit dir zu tun haben? Ich sag mal, ich habe hier, Ich müsste sehr weit ausholen. Also ich habe in dem Sinne keine Familie. Entschuldigung. Meine Frage war nur so, ob du oft Besuch bekommst von jemandem, einem Freund oder einer Familie, einem Familienmitglied. Nee, wie gesagt, aufgrund dessen, da ich auch alle sozialen Kontakte erstmal mit der Erkrankung... Verstehe. Das alarmiert mich, was du sagst. Das alarmiert mich insofern, dass ich mir vorstelle, da sitzt ein Mann mit einer sehr schweren Erkrankung, die ihn völlig umgehauen hat, verständlicherweise. Und er dreht sich quasi um sich selbst. Da ist niemand da, der ihm helfen kann und niemand, dem er sich anvertrauen kann. Vielleicht auch bisher nicht wollte. Vielleicht auch bisher nicht wollte, es kann ja sein. Ich finde, Klaus, dass du sehr, sehr, sehr dringend einen Ansprechpartner brauchst. Vielleicht sogar einen professionellen Ansprechpartner. Ich denke mir, das Problem in Deutschland ist einfach, wenn ich es mal einfach so sagen darf, dass ja ganz viele Deutsche oder auch Nicht-Deutsche, wie auch immer, die in unserem Land leben, psychisch erkrankt sind oder psychische Hilfe verlangen und rufen Psychologen an. Und die Warteschleife ist fast wie beim Orthopäden. Ja, schon. Aber du hast es ja auch noch gar nicht versucht, ne, glaube ich. Doch, hast du schon. Also ich wurde sehr häufig abgewiesen mit, ich sag mal jetzt natürlich adressenspezifisch, wir behandeln nur unter 18-Jährige oder wir behandeln nur über 18-Jährige mit dem Thema oder aber melden Sie sich im halben Jahr nochmal, die Warteschlange ist lang. Aber weißt du, Klaus, du bist ja nun wirklich ein sehr ernsthaft betroffener Mensch, wo auch ein Laie sofort versteht, dass da Hilfe Not tut. Ich würde gerne, dass wir dich im Hintergrund jetzt beraten, wohin du dich gezielt wenden könntest, in der Hoffnung, dass wir dir vielleicht einen Weg zeigen könnten, dass das alles sehr schnell, also wesentlich schneller geht als das, was du bisher erfahren hast. Okay. Denn dass irgendwas passieren muss, ich glaube, da sind wir uns einig, ne? Du möchtest das ja auch, du möchtest ja auch Hilfe in Anspruch nehmen. Oh Gott, ich muss. Du musst, ja. Ich denke mir, ich war sehr häufig, ich sag's einfach mal so, am Abgrund. Hab nach unten geschaut und hab gesagt, noch nicht. Spring nicht runter und, oh Gott, ich hab versucht, Hilfe zu bekommen und... Also es gab Zeiten, wo du schon sehr ernsthaft selbsttötungsgefährdet warst. Ja, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil... Ich habe schon verstanden, dass es dir sehr schlecht geht. Das müssen wir jetzt dann nicht weiter noch ausbreiten. Ja. Das kannst du jetzt in Ruhe mit meiner Psychologin auch besprechen, Klaus. Du kennst vielleicht das Prozedere. Du legst auf und wirst dann von uns, das heißt heute von meiner Psychologin, der Heide zurückgerufen. Mhm. Und dann könnt ihr in Ruhe all das besprechen. Die Heide hat das Gespräch ja mitgehört. Und ich hoffe sehr, dass wir dir ein wenig helfen können. Das ist ganz lieb. Darf ich noch eben was sagen? Bitte. Was mir ganz wichtig ist, was ich einfach auch loswerden wollte für alle, die das vielleicht auch kennen. Mut fassen, so wie ich jetzt. Ich denke mir, das ist auch ein Stück Mut, jetzt, dass ich den Entschluss gefasst habe, ich rufe jetzt hier bei dir an. Definitiv. Und was ich noch loswerden wollte, ist, was mir so zu schaffen macht, ist einfach, ich mache die Augen zu. Da tut sich ja nicht viel. Ich mache am anderen Morgen die Augen auf und denke einfach, es war nur ein böser Traum. Diese Schatten, die ich sehe, weil die Lichtverhältnisse so sind. Und wenn ich das Licht anmache, ist alles weg. Klaus, wir werden dich jetzt mal anrufen, nochmal. Und dann können wir in Ruhe im Hintergrund mit dir sprechen und auch ohne jegliche Zeitbegrenzung. Okay. Ja, dann legst du bitte auf. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute und du wirst jetzt von uns angerufen. Danke. Tschüss. Tschüss. Bettina. Bettina ist hier. Bettina ist 48. Hallo Bettina. Ja, werde 48. Bitte? Ich werde 48. Oh. Ich weiß auch jetzt nicht, wie ich nach der Story damit meiner Sache anfange. Bettina, die junge Bettina, die 47 ist und ich sie schon 48 junge, gemacht habe. Genau. Ja, so alt. Meine Liebe, was geht's denn? Ich wünsche dem Vorredner erstmal viel Kraft, weil das ist heftig, ja. Ja, das sehe ich genauso. Bei mir geht's um was ganz anderes. Ich hoffe, dass mein Freund jetzt nicht zuhört, weil ich weiß nicht, wie er darauf reagieren würde. Ich bin seit Oktober 2007 mit meinem Freund zusammen und er hat in seinem Leben sehr viele Probleme. Ja. Wir lieben uns. ich bin für ihn die faszinierendste Frau, die er je hatte, hat er gesagt, sagt er immer. Mhm. Und aber es klappt im Sex nicht immer so, wie er möchte. Wie er möchte oder wie du möchtest? Wie er möchte, nö, weil ich habe mit Sex jetzt so gar keine Probleme. Ich bin auch kein, den man irgendwie lange für irgendwas stimulieren muss oder so. Wie möchte er denn? Er möchte, er hat bis Anfang 2006 10 Jahre mit seiner Frau keinen Sex gehabt. Er lebt in Scheidung, mhm, und ich bin aber nicht der Grund. Hatte dann 2006 irgendwie mal eine Freundin und ganz kurz, und da hat es erst nicht geklappt und dann doch. Es hat aber dann erst geklappt, als er sie praktisch verachtet hat, also sie nicht mehr liebte. Mhm. Und wenn wir zusammen schlafen und er zu seinem Orgasmus kommen will, dann sagt er immer, er findet das so demütigend, er muss sich irgendwelche billigen Schlampen vorstellen, weil er mich auf ein Podest gestellt hat und mich praktisch wie eine Heilige sieht, mich respektiert, mhm, mich ehrt und achtet und über alles liebt. Und er kann mich nicht, ja, wie man das hat im Sex bei zwei Leuten, die benutzen sich halt schon mal gegenseitig. Mhm. Mal der eine, mhm, mal der andere, und verwöhnen sich, mhm, gegenseitig. Mhm. Und er kann auch nicht gut nehmen. Also er kann sich weder fallen lassen, noch kann er nehmen. Das ist jetzt nicht so, dass wir gar keinen Sex haben, aber er kommt nicht immer dann zu seinem Orgasmus, wann er will. Ja. Und er kann mich auch nicht immer dann nehmen, wann er will. Ja. Ja, also das klingt sehr verkrampft. Klingt verkrampft. Er hat auch irrsinnig, ist voll mit Problemen. Was hat er? Was hat er denn? Du sagst, er ist voll mit Problemen. Welche Probleme hat er? Er lebt in Scheidung, wie gesagt, hatte 10 Jahre mit seiner Frau keinen Sex. Ja. Die Frau hat ihn gedemütigt ohne Ende. Du, ja, bist nichts wert, du wirkst nicht auf Frauen, du bist scheiße, du bist weiß ich nicht was. Der ist nur finanziell ausgenutzt worden, war der Bespaßer für seine Frau und Schwiegermutter, die in einem Haus mitwohnen. Die Schwiegermutter wohnte also die ganzen Ehejahre mit nebenan, neben dem Schlafzimmer, mhm, von den beiden. Mhm. Hat die versorgt, hat seine Kinder versorgt, die er über alles liebte. Sie liebt, sieht seine, denen werden die Kinder entzogen seit letzten Jahr April. Und seitdem seine Kinder ihm entzogen werden und sie, die Kinder ihm vor Gericht auch die Absage erteilt haben, wir wollen den Papa nicht mehr sehen. Wie alt sind denn die Kinder? 12 und 16. Mhm. Und seitdem wird alles schlimmer. Es wird schlimmer, schlimmer. Und er projiziert das aber jetzt nur auf den Sex. Und dann sage ich, du hast so viele Probleme. Mhm. Du hast 10 Jahre das nicht gehabt. Du konntest nie leben, wie du wolltest. Du bist im Schatten von einem behinderten Bruder groß geworden. Dich haben immer alle in Pflicht genommen. Deine Mutter hat dir beigebracht, du musst Frauen achten, ehren. Du darfst Frauen nie verletzen. Du darfst nie fremdgehen. Mhm. Frauen sind was ganz Tolles. Und Der ist völlig verzweifelt. Und dann sage ich, wie soll denn das Sex klappen ohne? Ich sag, wir hatten 2 Wochen in 2007 praktisch eine Beziehung, die recht unbeschwert war. Mhm. Und er hatte auch in der Zeit, er sagt, er hatte den besten Sex seines Lebens, wenn alles geklappt hat, den besten Sex seines Lebens mit mir. Ja. Und bezieht sich dann diese Schwierigkeit oder diese Spannung, die in der Luft liegt, auch so auf euer sonstiges normales Alltagsleben? Nein, er hat mir letztens noch gesagt, also. Ihr wohnt zusammen, ne? Ja, mhm, nee, wir wohnen nicht zusammen. Ach so. Ich bin meistens am Wochenende da, wir telefonieren aber jeden Tag x-mal. Und jetzt ist halt, vorgestern war die Trennung. Hat er gesagt, ich muss mich von dir trennen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, aber völlig verzweifelt. Wie war die Trennung? Ihr seid jetzt getrennt? Ja, ich weiß nicht, ob wir getrennt sind oder ob wir nicht getrennt sind. Ach so. War im Dezember schon mal so weit. Und, am Wochenende hat er mich nachts noch immer gestreichelt im Gesicht und hat gesagt, ich liebe dich so sehr, du bist so schön. Ich bin für ihn natürlich die schönste Frau, die er hat. Du hast so einen tollen Körper. Und ich nervt dich das ein bisschen, dass er dich so auf einen Altar hebt? Ja, das nervt mich. Vor allen Dingen nervt mich das, dass er dazu nicht zu sein kommt, was er gerne möchte. Und mich nervt das, wenn mir jemand, ich habe gesagt, hör mal, ich will nicht immer die Schönste sein. Mhm. Ja, mhm, dich guckt aber jeder an, wenn du wo reinkommst, ich finde alle toll. Ich sage, das weiß ich, aber es interessiert mich. Ich habe mich mein Leben lang nicht interessiert. Mhm. So, jetzt hat er Schluss gemacht. Ja, er will nicht mehr und jetzt will er doch am Dienstag mit mir zum Psychologen, und das ist bei ihm hin und her, das sind immer nur Momentaufnahmen. Hast du Respekt vor ihm noch? Ich habe unglaublich Respekt, ich liebe den sehr. Ja. So, Moment, jetzt hat er gesagt, er will mit dir zu einem Psychologen. Er ist schon bei einem Psychologen, und seitdem er aber zum Psychologen geht, wird alles schlimmer. Ja, gut. Es wird alles schlimmer. Und jetzt? Und ich habe gesagt, du wirst momentan, holt dich deine Vergangenheit ein. Mhm. Und jetzt hat er vorgeschlagen, dass du mal mit dorthin gehen sollst. Ja. Das finde ich nicht schlecht. Ja, das finde ich nicht schlecht, aber ich glaube ganz einfach, das ist, der sagte, der wird dir was sagen, was du nicht hören willst. Weil er ist auch der Meinung, ich hätte mich vom Leben zurückgezogen. Ich muss dazu sagen, ich hatte letztes Jahr im Februar einen Schlaganfall. Ja. Ich kann noch nichts dagegen machen, es ist genetisch bedingt und durch einen Herzfehler, das hat man da festgestellt. Ich habe aber keine körperlichen Schäden, so nur noch innerlich Schwindel und was da alles zugehört. Ich bin auch krankgeschrieben und deshalb meinte er, ich habe mich vom Leben zurückgezogen. Das hat der Psychologe ihn auch gesagt. Ich sage, das stimmt doch gar nicht, ich gehe mehr weg als du. Ja, Moment, langsam. Langsam. Was der Psychologe vielleicht zu dir sagt, das wissen wir noch gar nicht. Der Psychologe sagte zu ihm, ich hätte mich vom Leben zurückgezogen. Ja, und das ist völliger Schwachsinn. Ja. Wer weiß, wenn er es wirklich gesagt haben sollte, ohne dich zu kennen, finde ich es auch völlig unseriös. Aber man sagt schon mal viel, was jemand gesagt haben soll. Ne? Du hast es jetzt nur über ihn erfahren. Gib der ganzen Sache doch mal eine Chance, Bettina, und geh damit hin. Was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Ja, ich gehe damit hin, aber mich macht das richtig fertig. Ich bin fertig. Ich bin jetzt ein Jahr zugemüllt worden mit den Problemen. Das verstehe ich. Aber dieses ist doch nur wirklich eine Chance, wo man vielleicht in Anwesenheit eines Fachmannes vielleicht ich gehe da auch mit hin, aber ich weiß momentan überhaupt nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Geh doch ganz offen da rein, so wie du jetzt auch ganz offen bei mir angerufen hast, indem du klar deine Meinung sagst. Das ist doch super. Und da sitzt ein neutraler Mensch dabei und er sagt, dein Freund sagt auch seine Meinung und schon passiert da etwas. Ja, aber dann sag mir, was sind das für Probleme bei einem Mann? Ich kapiere da gar nichts. Naja, nur gut, du hast es doch gerade mir lange erklärt, in welchem Problem. Wieso stellt man eine Frau auf ein Podest und kann dann dies, ich komme mir vor wie, keine Ahnung, wie so eine Mutter Teresa, die irgendwie. Ist wahrscheinlich sehr kompliziert bei ihm verwurzelt und hat sicherlich auch zu tun mit seiner sehr fürchterlichen, deformierten Ehe, die er da hinter sich hat. Ja. Aber ich hätte dir sowieso geraten oder vorgeschlagen, dass ihr zusammen zu einer Paarberatung gehen solltet. Und jetzt ist das schon eingefädelt. Am Anfang wollte der Psychologe nicht. Ich muss sagen, es ist ein Psychologe, bei dem ich vor Jahren mal war. Vor x Jahren war ich wegen chronischen Krankheiten. Und, ja, und wie fandst du den? Mir hat er damals geholfen. Ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch und mich hat damals jemand völlig niedergemacht. Da war ich am Boden. Da dachte ich wirklich, ich bin nichts mehr wert. Okay. Und deshalb habe ich ihn da hingeschickt. Aber du hast ihn zu diesem, deinen Freund ich zu diesem hab, Mann? Ich habe ihn zu diesem, ich sag, pass mal auf, wenn du keinen guten Psychologen findest, dann nehme diesen Menschen. So, Bettina, pass mal auf. Jetzt gehst du mit ihm dahin und wirst dich offen zeigen, diesem Psychologen gegenüber, dem, den du sogar respektierst, wie du es mir gerade gesagt hast. Ja. Und gib einfach mal der ganzen Sache von da aus eine neue Chance. Und geh jetzt nicht mit so einer Wucht und Gewalt und Mauer dahin, sondern mach es mal einfach. Ich hab keine Mauer. Dass du da sehr dich sträubst und dass das jetzt alles irgendwie seltsam ist. Nein. Ich habe ihn ja gesagt von Anfang an, lass uns zusammen eine Therapie machen. Und da hat er gesagt, nein, der Psychologe macht keine Paartherapie. Ist doch jetzt alles egal, was du irgendwann mal gesagt hast. Nur geh mal hin. Vielleicht kann sich daraus ja etwas ergeben. Vielleicht sogar eine Paartherapie bei irgendjemand anderem. Ja, finde ich. Das könnte sein. Er lehnt das ab. Er sagte, ach, dann passt dir das nicht, was der sagt eventuell. Und dann müssen wir zum Nächsten gehen. Dann schleppst du mich zum Nächsten Mal. Bettina, über was reden wir denn? Wir mutmaßen und spekulieren. Der nächste Schritt ist, da mal hinzugehen. Ja. Sich die Sache anzuhören. So, und dann kann man wieder neu argumentieren und neue Perspektiven sich eröffnen. Jetzt ist erstmal der nächste Schritt, dorthin zu gehen. Rate ich dir dringend. Aber deine Mitarbeiter fragt mich auch, ob ich mich nicht gedemütigt fühle, wenn er sagt, er muss an andere billige Schlampen denken, wenn er mit mir steht. Ja. Sag ich mir, warum soll ich mich da gedemütigt fühlen? Nein, das ist jetzt auch ein Teilproblem in dieser ganzen Problematik, die Sexualität. Ja. Das ist ein viel größeres Problem, um das es da geht. Geh bitte hin. Und wenn das nicht gut funktioniert, wenn das irgendwie sehr seltsam ist, lass uns nochmal reden miteinander, mail uns und telefonieren wir nächste Woche nochmal. Ja, super. Ja, sollen wir es so machen? Okay, ja. Dann drücke ich die Daumen, Bettina. Viel Spaß noch. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Aische. Hallo Aische, 28. Hallo. Aische, um was geht's dir? Bei dir. Also, mein Problem ist, ich bin Türkin. Mhm. Ich habe momentan ziemliche Probleme mit meiner Familie. Das bedeutet, ich weiß gar nicht, ob die sich dessen bewusst sind. Ich habe eine nicht allzu leichte Kindheit hinter mir, die von allen Seiten ignoriert wurde. Kannst du mir vielleicht ein Stichwort sagen, warum die Kindheit schwer war? Sexuelle Belästigung. Oh, von wem? Von meinem Schwager. Ja. Schläge. also ich durfte zu normalen Schulunterricht teilweise nicht hingehen. Alleine nur aus Kontrollsucht und ja, wenn ich nicht so wollte, wie die wollten, dann wurde einfach mal zugeschlagen. Auch von Seiten der Eltern? Meine Eltern sind sehr passiv geblieben, das waren mehr meine Geschwister. Ja. Auch meine Schwester jetzt, die hat mich dann mehr so als Putzfrau und Babysitterin benutzt. Und bist du denn die Jüngste? Ja. Ja. Wie viele Geschwister hast du noch? Zwei weitere und die sind beide älter halt. Zwei Frauen? Ein Bruder und eine Schwester. Und der Bruder war auch krass zu dir? Ja, ziemlich. Also das Problem ist halt, mittlerweile ist es halt so, dass ich ziemlich selbstständig geworden bin. Also ich muss mir auch eingestehen, ich habe auch sehr viel erkämpft. Ich habe sehr viel mit meinen Eltern gekämpft auch. Ich kann mittlerweile machen und tun, was ich will. Mhm. Es nimmt sich eigentlich keiner was raus, was zu sagen. Außer es geht halt um wirklich persönliche Dinge, die die Familie betreffen. Mhm. Also sie können mir jetzt nicht sagen, okay, du gehst jetzt nicht weg oder so. Hast du denn eine eigene Wohnung mittlerweile? Nein, das ist eigentlich mein größtes Problem. Das Problem ist, es wird alles geduldet, damit ich noch zu Hause bleibe. Du wohnst noch bei den Eltern? Ja, und ich ertrage das langsam nicht mehr. Es geht nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich andenke oder anspreche, eine Wohnung zu nehmen, sind meine Eltern krank. Mein Vater kriegt zu hohen Blutdruck. Meine Mutter kippt um. Mhm. Meine Schwester macht mir Morddrohungen. Die macht dir Morddrohungen? Ja. Lebt die Schwester auch noch zu Hause? Nee, die ist geschieden, lebt ihr eigenes Leben. Und sie macht dir Morddrohungen, wenn du sagst, ich will eine eigene Wohnung haben? Ja. Warum? Ja, ich weiß ja auch nicht, warum. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt ist, weil unsere Kultur verlangt das ja. Man soll heiraten und so aus der Wohnung gehen. Mhm. Nur mir widerstrebt das. Ich habe auch darüber nachgedacht, ganz ehrlich, irgendjemanden zu heiraten und dem erstmal so die Verliebte vorzugaukeln und mich dann irgendwann scheiden zu lassen, um mein eigenes Leben führen zu können. Ach, dann ist das von der Kultur aus erlaubt. Wenn man geschieden ist, darf man alleine leben. Ja, und aber das widerstrebt mir so, weil ich habe jedes Mal, wurde ich so enttäuscht von den Menschen in meiner Umgebung, die ich so geliebt habe. Und es widerstrebt mir, einen anderen Menschen bewusst weh zu tun. Und verstehe. Finde ich auch eine sehr ehrenwerte Einstellung von dir. Ja. Darf ich dich fragen, du bist ja nun auch schon 28, warst du mal verliebt in deinem Leben? Ja. Ist ein kleines... Seitdem ist das auch nicht mehr möglich. Ich kann keine Beziehung eingehen. Ich lebe ein Leben, das möchte ich gar nicht. Gab es denn eine geheime Beziehung zu einem Mann? Ja. Ja. Aber ganz geheim, wusste niemand was von? Meine Eltern wussten davon. Ja. Die haben sich dagegen gesträubt. War das ein Deutscher? Nein, es war ein Türke. Auch ein Türke. Mhm. Und trotzdem wollten sie es nicht? Nein. Warum nicht? Ja, weil der denen einfach nicht gepasst hat. Mhm. Es war einfach nicht der Schwiegersohn, den sie sich vorgestellt haben. Und ich habe aufgrund dessen, weil mein Vater zu mir gesagt hat, willst du, dass ich nachts schlafe, beruhigt schlafen gehe oder jedes Mal denke, wie geht's ihr jetzt? Mhm. Und als er den Spruch gesagt hat, war es bei mir vorbei. Dann habe ich gesagt, das kann ich meinen Eltern nicht antun. Aber das ist jetzt auch 4 Jahre her. Und ich kann mich an niemanden binden. Ich lebe ein Leben, wie gesagt, ich gehe weg, ich bin in Partyexzessen teilweise, ich betrinke mich. Ach so, aber das kriegen deine Eltern doch dann mit? Nee, die kriegen nur mit, dass ich nicht zu Hause bin, mehr nicht. Und gibt es da nicht dann Druck, wenn du nicht zu Hause bist? Das trauen sie sich ja nicht mehr, weil sie dann denken, dass ich dann sage, ich gehe. Ach, jetzt verstehe ich. Das heißt, die lassen dir ganz viele Sachen durchgehen, nur damit du da wohnen bleibst. Ja. Hm. Und für mich ist es halt eine Sache, mir wurde mal eingetrichtert, Familie und Lieben, Ehren und immer zusammenhalten. Und ich habe in keiner Lebenslage mitbekommen, dass einer von denen zu mir gehalten hat. Würdest du sagen, dass deine Familie dich kaputt gemacht hat? Ja. Hm. Ich bin vor 3 Jahren habe ich mich zu Hause eingesperrt. Ich bin überhaupt nicht mehr rausgegangen. Ein Jahr lang war ich nur zu Hause. Meine Eltern haben mich alleine gelassen und sind in Urlaub gereist für 3 Monate. Meine Eltern haben mich nicht angerufen, nicht nachgefragt, wie geht's dir, wenn ich mich nicht gemeldet habe und ein Lebenszeichen gegeben habe. Haben die sich selber nicht gemeldet. Aber wenn sie hier sind, ist das so, wenn ich weggehe oder wenn ich sage, ich möchte ausziehen, dann kommt wieder dieses, oh, du kannst doch nicht und dann bist du ja alleine und das geht überhaupt nicht, meine Mutter beschimpft mich. Und Hast du das Gefühl, dass deine Eltern sich vor den anderen Leuten schämen, wenn du alleine wohnst? Ist das so ein gesellschaftlicher Druck auch? Ja. Ja. Und mir geht es nicht darum, Freiheiten zu haben. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Es ist einfach, ich möchte meine eigenen 4 Wände. Mensch, Aisha, da rennst du bei mir nur offene Türen ein. Ja klar kann ich das verstehen. Ich finde es auch schrecklich, was du mir erzählst. Traurig, was du mir erzählst. Und ich kann dir das nicht begreiflich machen, dass es mir nicht darum geht, irgendwelche Freiheiten zu haben, weil ich lebe ja mein Leben. Wirklich, also wie gesagt, es ist teilweise, wenn ich mir dann so überlege, was hast du am Wochenende gemacht, das bist du überhaupt nicht. Du bist eigentlich ein Mensch, der möchte abends auf der Couch sitzen und mit seinen Freunden zusammen einen Tee trinken oder hast du einen Beruf? DVD gucken. Ja, ich habe als Flugbegleiterin gearbeitet eine Zeit lang. Ja. Und jetzt? Jetzt bin ich im Reisebüro wieder. Achso, also du hast einen festen Job und hast dein Einkommen auch. Ja. Mhm. Für mich ist jetzt halt einfach, mein Arbeitgeber hat Insolvenz angemeldet. Mhm. Und für mich besteht einfach das Problem. Meine Zukunft, also die nächsten Monate stehen total auf der Kippe. Mhm. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, dementsprechend, wo ich einen Job kriege, dann ziehe ich um. Dann sagt meine Mutter ganz krass zu mir, nee, dann bleib doch arbeitslos. Mhm. Dann bleib doch lieber zu Hause. Da habe ich gesagt, ja Mama, du bezahlst auch meine Altersvorsorge. Mhm. Du bist doch diejenige, die dann für mich sorgt. Dann sagt die zu mir ganz krass, nee, dann bleib zu Hause und heirate. Du bist sowieso schon zu alt. Als ob ein Mann mir die Garantie geben würde, ja. Für mich sorgen zu können. Wir müssen dann gar nicht drüber reden, Mensch. Das widerstrebt mir so sehr und ich stehe hier und... Sag mal, haben die Eltern dir schon immer wieder mal einen Mann zugetragen, dass sie gesagt haben, hier, den solltest du heiraten? Das trauen sie sich gar nicht. Das machen sie nicht mehr. Mhm. Also das Problem ist, ich reagiere auch, es ist nun mal die Kultur, aber wenn da sowas kommt, dann reagiere ich schon abweisend. Mhm. Also das trauen sie. Ganz ehrlich, ich bin gar nicht mehr beziehungsfähig. Das ist das gar nicht mehr möglich bei mir. Ja, aber das liegt sicher auch erstmal an dieser Gefängnissituation, in der du lebst. Das ist ein Gefängnis. Ja. Und das ist eine Erpressung, in der du lebst. Ja. Und das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde, wenn Eltern das Kindern antun, das ist unverzeihlich. Eltern sollten immer das Glück der Eltern, der Kinder wünschen. Und das, ich habe immer versucht, eine gute Tochter zu sein. Ich habe immer versucht, weißt du was, lass mich mal was sagen. Habe ich die ganze Zeit schon im Kopf gehabt. Du hast ja gerade nur so Andeutungen gemacht, was für eine schwere Kindheit du gehabt hast und hast von sexuellen Übergriffen sogar erzählt. Ja. Ich finde das so erstaunlich, dass du das geschafft hast, dir diesen Standpunkt zu erkämpfen, den du heute schon hast. Du sitzt zwar noch in dem Gefängnis, aber geistig bist du schon frei. Und das ist eine große Leistung, finde ich. Hut ab. Hut ab. Man hat dich ja genug geknetet und in Zwangsjacken gesteckt. Und man hat dich nicht gebrochen. Du bist keine gebrochene junge Frau. Warum komme ich mir dann so vor? Ja, warum? Ja, weil die Situation zugegebenermaßen wirklich sehr, sehr bedrückend ist. Aber ich als ganz außenstehender Mensch habe jetzt den Eindruck, dass du nur noch einen einzigen Schritt machen musst. Und dann hast du es geschafft. Die innerliche Freiheit ist längst, längst erkämpft. Danke. Ich finde es wirklich, Aisha. Ich finde auch, dass du alles Recht auf dieser Welt hast, deinen eigenen Weg jetzt zu gehen. Und kein Mensch darf dich erpressen. Keiner. Ich finde auch, dass man die Familie ehren soll und dass man Respekt vor den Eltern haben muss. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber die Eltern müssen auch Respekt vor den Kindern haben. Es ist ein beiderseitiges Geben und Nehmen. Es ist für mich so schwierig, weil meine Eltern gewähren mir ja so viel. Meine Eltern Ja, aber es ist so ein fauler... Ich bin ja keine schlechten Menschen in dem Sinne, aber für mich ist das einfach so, ich stehe zwischen zwei Stühlen. Entweder lebe ich mein Leben und ganz ehrlich, wenn ich nicht mehr in dieser Wohnung leben würde, dann hätte ich vielleicht auch einen Mann, an dem ich mich... Das glaube ich auch, dass du aufblühen würdest, dass du auch irgendwann wieder offen sein würdest, auch für eine Beziehung, die du gerne möchtest. Und im Moment geht das nicht. Nee, im Moment ist es wirklich so, ganz ehrlich, ich bin auf irgendwelchen Partys betrunken und möchte einfach nur, das ist so erniedrigend für mich, weil ich am nächsten Tag einfach nur neben jemandem aufstehe, weil ich einfach mich eine Nacht mal geborgen gefühlt anfühlen möchte. Verstehe. Ich habe vielleicht nicht immer was mit denen oder es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Wochenende jemanden abschleppe. Aber ich habe wirklich die Angst, dass ich irgendwann nicht mehr rauskomme darauf. So. Und das ist auch eine sehr gute Beobachtung von dir, dass du selbst die Gefahr siehst, in der du steckst. Deswegen ist meine Meinung und meine mein Standpunkt, mein ganz klarer Standpunkt, dass du den Schritt aus der Familie tun solltest. Dazu möchte ich dich ermuntern. Ja. Ja. Du hast recht. Wirklich, also ganz, ganz, ganz, ganz eindeutig. Du hast recht. Ja. Und ich könnte fast schwören, das wird natürlich am Anfang schwierig und kompliziert und es wird nochmal ein heftiger Kampf, aber wenn du es dann geschafft hast, wirst du aufleben danach. Ja. Aisha, auch wie mutig, dass du hier angerufen hast. Du bist eine tolle junge Frau, ich finde dich sehr sympathisch. Dankeschön. Geh deinen Weg, geh dein Leben, mach dein Leben, leb dein Leben, mach es. Okay. Wünsche dir alle Kraft dafür und alles, alles Liebe und alles Gute. Danke dir auch. Dankeschön. Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Tanja. Tanja ist 19. Hallo Tanja. Hallo. Tanja, was ist denn dein Thema? Also ich habe ein sehr großes Problem in meiner Beziehung. Erzähl mal. Und zwar, also ich bin jetzt seit fast 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Und also wir verstehen uns eigentlich sehr gut, aber nur, wenn er nüchtern ist. Also das Problem ist der Alkohol. Ja. Und er trinkt sehr oft und auch, also es gibt ja Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Und nach jeder Schicht, egal ob es morgens ist, trinkt er immer nach der Arbeit Bier. Viel Bier. Ja, also 1 bis 2 Bier trinkt er auf jeden Fall. Und dann am Wochenende wird sich halt die Kante gegeben. Also richtig volle Kante. Ja. Und dann ist er aggressiv und beleidigend, von wegen, ja, das will ich jetzt also nicht so im Fernsehen sagen. Auf jeden Fall hat er mich auch schon geschlagen. Und ich wollte mich auch schon oft von ihm trennen, nur... Ja, ich habe ihm dann irgendwie doch wieder verziehen und er hat mir mal versprochen, es kommt nicht mehr vor und ich war halt immer so blöd und habe es immer wieder geglaubt. Wie oft hat er dich denn schon geschlagen, Tanja? So 7, 8 Mal bestimmt schon. Nur ich muss dazu sagen, durch diese Zeit, wo diese Aggression war, ich bin selber aggressiv geworden. Ich habe so eine Wut in mir, dass ich ihn selber schon zurückbeleidige und ihm auch eine Klatsche oder sonst irgendwas, weil ich bin einfach so sauer und ich weiß nicht. Und also du verwandelst dich jetzt in eine Person, die du eigentlich blöd findest und du tust Sachen, die du eigentlich verurteilst. Ja, genau. Weil ich bin sowas von aggressiv geworden und manchmal denke ich wirklich, ich bin so ein richtiger Psychopath geworden durch ihn, ne? Und ich kann mich aber auch nicht von ihm trennen, weil wenn er nüchtern ist, dann liebe ich ihn wirklich über alles, ne? Nur das Problem ist einfach, wenn er besoffen ist. Aber er ist doch gar nicht so oft nüchtern, dann, wenn er sich am Wochenende immer die Kante gibt, wie du sagst. Ja. Ja, und zwischen den Schichten, na gut, da ist auch nicht immer so viel Freizeit. Und, also die Wochenenden sind ja nun ganz wichtig. Und die sind immer besoffen, da ist er immer besoffen. Ja. Immer. Oft. Und also jetzt nicht jedes Wochenende, aber... Geht er dann mit seinen Jungs auf die Rolle oder trinkt er zu Hause? Nee, die sind ja meistens immer alle bei uns zu Hause. Achso, ihr habt auch eine gemeinsame Wohnung schon? Ja. Ja, wie alt ist dein Freund eigentlich? Der ist 25. 25. Dann kommen die Kumpels zu ihm nach Hause und dann wird da gesoffen. Genau. Und du sitzt dazwischen? Ich also meine Freundin ist auch meistens hier und wir trinken dann auch ab und zu was, aber halt nicht so oft wie die. Mhm. Und ja, dann, es fängt meistens sogar schon an, wenn noch alle Leute hier sind, dass er anfängt, mich zu beleidigen oder irgendwelche Diskussionen anfängt. Und wenn dann alle weg sind, dann ist hier natürlich die Hölle los, ne? Mhm. Wenn du ihm das dann hinterher, wenn er wieder nüchtern ist, mit Empörung erzählst und wenn du ihm dann auch noch erzählst, falls er es vergessen haben sollte, dass er dich geschlagen hat, ist er dann sehr reuig? Also meistens will er davon nichts wissen oder er streitet es ab oder dann gibt es auch Tage, wo er mit Tränen in den Augen vor mir sitzt und ihm alles total leid tut und er tut es ja nie wieder. Aber er tut es dann doch wieder. Ja. Ist ihm das bewusst, dass er ein Problem mit dem Alkohol hat? Nein. Nee. Habe ich ihm auch schon gesagt und ich habe im Internet mal einen Test gemacht, da musste man Fragen beantworten und da war halt klar, ja, da stand dann, sie haben ein Alkoholproblem, also. Ja, also du würdest schon sagen, aufgrund deiner Beobachtung, das ist ein Alkoholiker. Ja, also es ist ein... Trinkt er so lange eigentlich schon, solange ihr euch kennt? Nein, das erste halbe Jahr hat er gar nicht getrunken. Aber immerhin dann anderthalb Jahre schon. Genau. Mhm. Schwierige Situation für dich. Ja. Weil offensichtlich du ihn ja überhaupt nicht erreichen kannst und er das auch gar nicht so richtig ernst nimmt. Ab und zu mal vielleicht, aber letztendlich ja nicht. Er verändert nichts an seiner Situation. Nee. Er zeigt nicht wirklich Reue, geschweige denn, dass er sich irgendwo Hilfe sucht. Ja. Gar nichts. Es ist ja auch das Komische, ich kann mit ihm über jedes Problem reden, nur nicht über dieses Alkoholproblem. Hm. Macht er dicht oder ist aggressiv? Ja. Ja, ja. Der sagt dann, ja, du spinnst doch und was weiß ich was. Mhm. Meinst du, dass der wirklich kapiert, wie sehr du darunter leidest? Nein. Warum sagst du ihm das nicht knallhart? Das habe ich schon. Ich habe zu ihm gesagt, dass er mich total kaputt macht, er zieht mich sowas von runter und dass ich ein Mensch geworden bin, wie ich nie sein wollte. Das wischt er auch weg. Das, ich glaube, also er realisiert es, aber es interessiert ihn nicht. Er will es einfach nicht wahrhaben. Hast du das mit einer Drohung schon verbunden? Ja, ich habe schon mal meine Sachen gepackt und wollte gehen. Und da hat er mich dann zurückgehalten und dann ging es auch eine Woche gut und dann fing es aber wieder an. Mhm. Ich glaube, du musst härtere Seiten aufziehen. Ja. Ich glaube, du musst wirklich härtere Seiten aufziehen, Tanja. Auch wenn du sagst, dass da schon auch noch Liebe ist. Trotz allem, was er dir da angetan hat. Und er hat ja schon eine ganze Menge angetan, finde ich. Abgesehen von den körperlichen Übergriffen, dass er deine Persönlichkeit verändert. Mhm. Dass er dich damit reinzieht in den Sumpf. Ja. Das finde ich schon sehr schlimm. Und ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Sorge berechtigt ist, dass du vielleicht auch doch mehr Alkohol trinkst als früher durch ihn. Also ich muss sagen, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, habe ich stark Alkohol getrunken, weil ich habe meine Schule damals abgebrochen und hatte den falschen Freundeskreis. Und als ich ihn kennengelernt habe, habe ich komplett aufgehört zu trinken. Ja. Und jetzt ist es halt nur noch, wenn man feiern geht oder wenn man hier Besuch hat, dass man mal was trinkt. Naja, also da besteht noch keine Sorge, dass du da wieder rückfällig wirst. Oder? Nein, nein. Also ich finde, dass du härtere Seiten aufziehen musst. Du musst ihm einen wirklichen Warnschuss verabreichen. Und sei es wirklich dann eine Trennung von mal etwas längerer Zeit, dass der kapiert, wie ernst das ist. Ja. Dann darüber hinaus würde ich dir vielleicht gleich gern nochmal die eine oder andere Adresse von meiner Psychologin dir in die Hand geben. Ja. Es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige von Alkoholikern. Mhm. Vielleicht hast du schon mal gehört. Also ich muss dazu sagen, mein Freund war auch schon mal in einer Selbsthilfegruppe, aber da musste er hin, weil er den Führerschein verloren hat, durch Alkohol am Steuer. Genau. Also diese Selbsthilfegruppe, die Gruppe, die ich gerade angesprochen habe, da sind dann nur also Nicht-Alkoholiker, die Angehörigen von Alkoholikern. Ja. Das ist ein ganz gutes Umfeld, wo man seine Erfahrungen austauschen kann und wo man sich auch so ein bisschen Mut holen kann und auch letztendlich auch Informationen holen kann. Du musst irgendwann, so hart das auch ist, eine ganz radikale Linie ziehen. Sonst gehst du kaputt. Ja. Und wenn du zu lange bei ihm bleibst, wirst du ihm nicht helfen, sondern letztendlich es auch noch befördern, dass er noch weiter runtergeht. Ja. Der Alkoholiker kapiert es nur, wenn er wirklich die ganz harte Kante kriegt. Und die ganz harte Kante ist irgendwann, diesen Alkoholiker fallen zu lassen. Ja. So schlimm das ist. Hm. Liebe Tanja, jetzt bitte ich dich aufzulegen, dann ruft dich meine Psychologe nochmal an, wegen der Selbsthilfegruppe oder vielleicht auch noch wegen einer anderen Beratungsstelle. Und nochmal so abschließend gesagt, drohe dem harte Konsequenzen an und ziehe auch mal die erste Konsequenz. Ja. Und geh nicht zu schnell wieder zurück zu ihm, dass er denkt, ach, die macht's ja eh nicht. Mit der kann ich machen, was ich will. Hm. Weißt du? Okay. So, dann legst du bitte auf und Heide ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Birka. Hallo Birka. Ja, hallo Domian, guten Abend. 42? Ja. Ja. Um was geht's, Birka? Ja, ich möchte gerne auswandern und habe dabei große Probleme, weil ich habe also hier von Deutschland aus eine Menge versucht und wohin willst du denn auswandern? Nach Ägypten. Nach Ägypten? Ja. Und das ist also, gestaltet sich sehr, sehr schwer. Warum willst du nach Ägypten auswandern? Das hat ganz viele Gründe. Also einmal die Ägyptologie, aber ich möchte dort auch vor allen Dingen helfen. Also ich bin Sozialpädagogin und möchte in den Süden Ägyptens gehen, der sozial völlig unterversorgt ist. Arbeitest du bei einer Hilfsorganisation? Nein, eben nicht. Und die machen da auch nicht viel. Sprichst du denn die Sprache? Arabisch? Nein, aber Englisch wie Deutsch praktisch. Und bin dabei, das ägyptische Arabisch zu lernen. Es gibt ja fünf verschiedene Arabisch. Und und nun ist es also so, dass ich da irgendwie nicht weiterkomme. Und mein Problem ist einfach, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren arbeitslos. Oh. Und ich kann hier nicht mehr leben. Also es geht nicht mehr. Ich fühle mich wie Fremde im eigenen Land. Lebst du alleine oder bist du frei? Ja, du lebst alleine. Ja, mit Katze. Mhm. Jetzt aber nochmal die Frage, das ist ja nur eher ein exotisches Land zum Auswandern und sicher für eine Frau auch nicht so das einfachste Land. Weiß ich alles, warum? Ja. Warum? Was fasziniert dich an Ägypten? Die Kultur. Und ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch und ich habe einen Gottesruf erhalten, ich soll da helfen. Hört sich jetzt vielleicht dämlich an oder abgedreht oder wie auch immer, aber... Warst du denn schon öfters in Ägypten? Ja. Ja. Mhm. Und als ich das erste Mal einen Fuß auf den Boden dieses Landes setzte, wusste ich, da gehöre ich hin, das ist es. Bist du muslimischen Glaubens? Nein. Mhm. Ich bin Christin. Mhm. Aus Überzeugung und das werde ich auch bleiben. Mhm. Wenn man sich so ein eher, ich würde mal sagen, kompliziertes oder schwieriges Land aussucht zum Auswandern, muss man sich ja sehr viel informieren und Kontakte knüpfen und so weiter. Tue ich seit 2,5 Jahren. Ja, gibt es denn Leute, die dich auch ermutigen oder eher mehr Leute, die sagen, Vorsicht, machen Sie es nicht, und es ist heikel? Und mehr ermutigen. Ermutigen. Mhm. Woran hakt es denn dann? Job. Also es hakt eben daran, dass ich dort einen Job brauche und und es ist eben im Moment nicht so einfach, da hinzukommen, ne? Also aus geldlichen Gründen, weil sonst würde ich einfach so urlaubstechnisch hinfahren und mir dann vor Ort was suchen. Nun denke ich mal, so ganz aus meinem Laienverständnis heraus, wenn man im sozialen Bereich arbeiten will, das möchtest du. Ja. Weil es da arme Menschen gibt. Ich habe ja nichts anderes gelernt, ja. So, aber dann wäre doch das A und O, dass man die Landessprache spricht, um auch mit den ganz einfachen Menschen kommunizieren zu können. Also man sagte mir dort, also Englisch genüge und wenn ich dort lebe, komme ich ganz schnell, weil ich auch sehr sprachbegabt bin, also auch in die Sprache rein. Mag sein, aber wäre nicht eine Motivation für dich jetzt hier in der Wartezeit quasi schon irgendwo auf der Volkshochschule, wo man das machen kann, Sprachkurse zu Ja, es gibt hier nur leider keinen, es ist das Problem, so. Es gibt nichts mit Arabisch. Aber nun mache ich Learning by Doing, also so dieses, wie sagt man, nicht self-made, NAP, da gibt es offen auch. Also so Selbsttrainingsprogramme. Ja. Gibt es eigentlich für Voraussetzungen? Fordert Ägypten, dass man bestimmtes Geld mitbringen muss? Oder gibt es besondere Bestimmungen, um dort übersiedeln zu können? Nein. Also am besten, man hat eine Arbeit, das ist es eben. Also an der Arbeit hakt es. Wenn du eine Arbeit in Südägypten finden würdest, wärst du sofort da. Kann ich dir natürlich jetzt sehr schwer helfen mit einer Arbeit in Südägypten? Das ist ein bisschen heikel. Ja, ich weiß, aber ich dachte, dass du vielleicht noch irgendeine Idee hast, an wen man sich da wenden könnte, weil ich bin hier wirklich, ich renne hier rum wie ein Zombie. Verstehe. Also ich kann hier nicht mehr leben. Birka, da müssen wir mal im Hintergrund nachdenken, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich bin nur grundsätzlich etwas noch, immer noch gebremst, was dieses Land anbelangt und dass du dahin auswanderst, aber das können wir gleich im Hintergrund besprechen. Wir melden uns gleich nochmal. Bis gleich, tschüss. Okay. In der Technik, Malte E-Mails, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen 1 Festival. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen, wieder freie Themennacht. Tschüss.